14.05 Uhr HR2. Der amerikanische Komponist George Antheil lebte von 1900 bis 1959. Er zählte zu Beginn der 20er Jahre dieses Jahrhunderts zu jenen jungen amerikanischen Intellektuellen, die nach Europa gekommen waren, um hier in der vordersten Reihe der künstlerischen Avantgarde zu lernen und diese gleichzeitig mit zu beeinflussen. So war Antheil einer der radikalsten Komponisten der 20er und 30er Jahre, obwohl er sich später von der Moderne abwandte und als Komponist von Filmmusik eher in Vergessenheit geraten ist. Seine Erinnerungen dagegen, die er unter dem ironischen Titel Bad Boy of Music zusammenfasste, stellen noch heute eine ebenso amüsante wie in Musikerkreisen immer wieder gern gelesene Lektüre dar. Reich an Übertreibungen und Flunkereien sowie gewürzt mit einer gehörigen Portion Selbstironie, gelingt es Antheil, ein faszinierendes Bild seines eigenen Lebens und das seiner Musiker- und Künstlerfreunde in Berlin und Paris der 20er Jahre zu zeichnen. Matthias Kremin hat aus dieser Autobiografie eine mit der entsprechenden Musik unterlegte Collage zusammengestellt und ihr den Titel George Antheil, Bad Boy of Music gegeben. Der Sprecher ist Bodo Primus. Das Konzert konnte beginnen. Ich fing an. Hier das erste Thema. Ein nobles Thema. Echt wie die wahre Liebe eines Mannes für die Frau, die er heiratet. Ich stelle fest, dass ich heute Abend gut spiele. Die Koordination der Muskeln ist vollendet. Der Steinway klingt wie ein glühender Gegenstand. Der Bass, dieser Bass, es ist ein wunderbarer Bass. Nun kommt das zweite Thema. In einer strahlenderen Tonart. Das ist die Geliebte. Die Geliebte kommt immer eine Weile nach der Frau. Und sie ist von strahlenderer Tonart. Aber macht euch keine Sorgen. Ihr Thema ist in der Wiederholung ebenso stumpf wie das der Frau. Und hat nun auch die gleiche Tonart. Ist die Durchführung. Hier kriegt die Frau das mit der Geliebten raus und schlägt teuflischen Lärm. Hier kommen sie zusammen. Das nennt man Kontrapunkt. Ich nenne es Katzengefecht. Ich wusste, dass die Gesamtenergie, die ich an diesem Abend auf den Flügel einwirken lassen würde, mindestens ein paar Tonnen erreichte. Ebenso viel wie die Kraft, die ein Boxer bei einem Preiskampf auf seinen Gegner einwirken lässt. Ausreichend, drei starke Bullen, vielleicht vier, zu töten. Als ich zum dritten Mal aufs Podium hinauskam, fürchtete ich schon, dass es passieren werde. Während der zweiten Hälfte des zweiten Teils, bei dem ich meiner raschen Finger am meisten bedurfte, konnte ich sie nur mit äußerster Anstrengung bewegen. Meine Arme wurden nach und nach so starr wie Balken, meine Rückenmuskeln angespannt wie eine Trommel. Geistig zog und zerrte ich. Physisch vermochte ich anscheinend überhaupt nichts zu erreichen. Der Saal wurde immer dunkler. Mein Kopf begann zu schwimmen. Dann strömte plötzlich wieder warmer Schweiß an mir herunter, in breiten, glitschigen Bächen. Er läuft dir an den Beinen entlang. An dem einen, mit dem du das Sostenuto-Pedal bedienst, und an dem anderen. Überall auf der Brust sickert er hervor und fließt bis zum Gurtband, wo die Frackhosen ihn aufsaugen. Überall strömt er, über die Arme, über die Hände. Du fängst an, dich zu fürchten. Zu viel Schweiß könnte deine Hände zu nass machen, sodass sie auf den schmalen, schwarzen Tasten ausrutschen. Du spielst in einem Tempo von 100 Minutenkilometern. Aber irgendwie rutschen sie doch nicht ab. Und solange sie das nicht tun, weißt du, dass alles gut geht. Du funktionierst wie eine wohlgeölte Maschine. Die Finger begannen wieder zu hämmern, biegsam, aber fest, wie kleine Maschinengewehre. Ich raste auf den Schlussakkord zu. Das Publikum klatschte, wie es nur Leute tun, die eben gesehen haben, wie ein Mann beinahe vom hochgespannten Drahtseil gefallen wäre. Inmitten dieser Hysterie verbeugte ich mich und dachte, was für eine höllische Art, sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Ich wurde am 8. Juli des Jahres 1900 in Trenton, New Jersey, geboren. Auf der anderen Seite der Straße lag eine sehr geräuschvolle Maschinenfabrik. Damit gebe ich, jedoch ohne die mindeste wissenschaftliche Legitimierung, denen Beweismittel in die Hand, die das Vorhandensein pränataler Einflüsse voraussetzen. Nach außen hin sozusagen begann ich mit Geigenunterricht, später mit Klavierstunden. Keins der Kinder verachtete mich aus diesem Grunde. Die meisten mussten selber irgendein Instrument erlernen. Der einzige Unterschied zwischen ihnen und mir war der, dass mir das Üben Spaß machte. Doch das erfuhren sie erst, als ich sie eines Tages in unser Wohnzimmer nach vorn hinaus einlud und ihnen eine neue Klaviersonate vorspielte, die ich geschrieben hatte. Sie hieß »Der Untergang der Titanic«. Vor meinem eigentlichen Kompositionsunterricht bei Ernest Bloch hatte ich mehrere Jahre bei Konstantin von Sternberg studiert, einem bekannten Lehrer in Philadelphia, der Liszt-Schüler war. Er hatte mich gründlich in Theorie ausgebildet und dabei ein ganzes Jahr lang Fugen über das gleiche Thema schreiben lassen. Damals war ich erst 18 und ich erwähne das nur für die Leute, die immer noch glauben, meine musikalische Ausbildung sei sehr oberflächlich gewesen. Das ist nicht der Fall. Ich hatte eine sehr strenge Schule. Eines Tages aber griff ich zu einem Bogen Notenpapier und schrieb, wie in einer spiritistischen Seance, eine ganze und sehr schwierige Klaviersonate herunter, die Airplane-Sonata. Ich nannte sie so, weil mir das Flugzeug als Symbol besonders bedeutsam für jene Zukunft erschien, in die ich zu entfliehen wünschte. Ich war ein junger Mann, der es schrecklich eilig hatte und nur für das Wesentliche Zeit fand. Ich hatte keine Zeit, die verschiedenen Snobismen zu untersuchen, die in der Musik damals gerade im Schwange waren, oder die musikalischen Cliquen, die sie anwandten und verkündeten. Ich wusste kaum, dass es sie gab. Diese unangenehme Überraschung blieb dem nächsten oder übernächsten Jahr vorbehalten. Ich war übrigens nicht nach Europa gekommen, um Konzertpianist zu werden. Das war reiner Zufall. Ich war herübergekommen, um ein Mädchen namens Annie Williams zu suchen. Kurz nachdem wir uns das erste Mal gesehen hatten, verliebten wir uns und wollten heiraten. Als Annies Mutter das erfuhr, stellte sie Erkundigungen nach mir an und hörte, dass ich, obwohl schwächlich wirkend, ein junger Mann von fester Entschlossenheit sei und meine Pläne deshalb aller Wahrscheinlichkeit nach ausführen werde. Darauf verschwand Annie, ihre Mutter auch, vermutlich nach Deutschland. Ich wollte als Konzertpianist nach Europa gehen. Das war wenigstens für mich der bequemste Weg. Unverzüglich fuhr ich also nach Trenton, New Jersey, zu meinen Eltern. Ich kaufte 2 große Goldfischgläser, füllte sie mit Wasser und stellte an jeder Seite meines Klavierbox 1 auf einen niedrigen Tisch. Dann übte ich einen ganzen Monat lang täglich 16 bis 20 Stunden. Sobald eine meiner Hände anschwoll oder blutete, steckte ich sie einfach in eins der bequem aufgestellten Wassergefäße. Die Finger eines Pianisten sind sowohl seine Munition wie seine Maschinengewehre. Bis man zum Konzertpianisten bereit ist, müssen sie zu Stahl gehärtet worden sein. Du übst, bis du fast umkommst, bis deine beiden Unterarme wunde, pochende Schinken sind, 2-3 Mal so dick wie sonst. Dann wartest du, bis sich die Schmerzen gelegt haben und fängst wieder von vorn an. Schließlich, nach Wochen, beginnst du die Tonleitern in Oktaven zu spielen. Nicht mehr und nicht weniger, rauf und runter, bis du den Eindruck hast, deine Unterarme wollten wieder zerspringen. Diesmal kriecht dir übrigens der Schmerz bis in die Schultern hinauf und verbreitet sich über den Rücken. Du machst weiter. Aufhören darfst du nie. Auf diese Weise erwarb ich mir eine Technik, die meinen Konzertagenten Martin H. Hansson, als ich ihm einen Monat später vorspielte, überwältigte. Wenn ich auf diese Episode zurückblicke, muss ich allerdings zugeben, dass sie unglaubwürdig klingt. Okay, also jedenfalls gab ich mein erstes europäisches Konzert am 22. Juni 1922 in der Wigmore Hall, London. Gleich zu Anfang des Konzerts merkte ich, dass vorn eine ältere Dame saß. Ich sah sie sehr deutlich. Sie hatte ein ungeheures Hörrohr im Ohr und lächelte. Sie spielte Chopin. Der Chopin drang in ihr Hörrohr und veranlasste sie zu lächeln. Ich spielte eine Mozart-Sonate. Auch die brachte sie zum Lächeln. Dann spielte ich ein paar Stücke von Schönberg und einige von mir. Die ältere Dame sah verblüfft aus und schüttelte das Hörrohr. Offenbar war damit etwas nicht in Ordnung. Dieser Jahre hatte die wirkliche Hungerzeit begonnen. Das Geld, das die Menschen gespart hatten, war nichts mehr wert. Frauen und Mädchen aus den besten Berliner Familien gingen auf die Straße. Alles war schon verkauft worden, nun verkauften sie sich selber, um essen zu können. Bedrückt man die Menschen nur schwer genug, ist man erstaunt, wie weit sie gehen können. Die Haupt- und entscheidendste Wirkung des Nachkriegs-Berlins auf mich war, alle übrig gebliebene Poesie, falsche Sentimentalität und alle übertriebenen Idyllen aus mir herauszufegen. Ich stellte nun beispielsweise fest, dass ich das berggipfelhohe Gefühl Richard Strauss nicht mehr ertragen konnte und ebenso wenig den jüngsten französischen Impressionismus, der mir als vergängliche und durchsichtige Geilheit erschien. Nun wurde mir Stravinskys Musik hart, kühl, unsentimental, ungemein brillant und virtuos, die Liebste. Er war mein Held. Ich betete das Gehirn an, das jenes ungeheure, welterschütternde Sacre du Printemps konzipiert hatte. Außerdem kaufte ich mir eine kleine automatische Pistole. Und als ich mir Anfang 1922 in Berlin eine Wohnung suchte, ging ich sofort zu einem Schneider und legte ihm die Skizze eines seidenen Halfters vor, das bequem in die Achselhöhle passen sollte. Ich hatte gelesen, dass die Gangster in Chicago ihre Pistolen auf die Manier bei sich trugen. Mein Berliner Schneider runzelte die Stirn, machte mir jedoch mein Halfter, dass er hübsch polsterte. Von diesem Tag an begleitete mich die Pistole überall hin, besonders zu jedem Konzert. Eines Morgens nun erzählte mir Caesar, der Berliner Vertreter des Musical Courier, dass Igor Strawinsky soeben im russischen Hof abgestiegen sei. Ohne die mindeste Verzögerung ging ich zur Untergrundbahn, fuhr zur Wilhelmstraße und erreichte innerhalb von 20 Minuten den russischen Hof. Ich hatte nicht die mindeste Ahnung, wie ich mich einführen sollte. Am Empfangspult sah ich, in einen Streit mit dem Portier verwickelt, einen kleineren Mann, dessen Fotografie ich tausendmal betrachtet hatte. Ich trat auf ihn zu und berührte ihn an der Schulter. »Herr Strawinsky, ich bin amerikanischer Komponist.« Diese Form der Vorstellung erwies sich als die hundertprozentig richtige. »Ein amerikanischer Komponist? Und weshalb wollen Sie mich sprechen?« Seine Worte waren freundlich. »Weil meine jungen amerikanischen Kollegen und ich Sie, Herr Strawinsky, mehr als alle anderen lebenden Komponisten bewundern.« Dies war nicht ganz zutreffend, da die meisten meiner Kollegen in Amerika, wenn sie überhaupt einen modernen Komponisten liebten, Schönberg vorzogen. Aber das passte nicht zu meinen Absichten. Über die beiden Monate, die Strawinsky in Berlin verbrachte, gibt es zwei Fassungen der Historie, seine eigene, die weniger genaue, und meine. Seine Fassung lautete, mindestens wurde es mir Anfang 1923 in Paris so berichtet, dass ich mich ihm von Anfang an aufgedrängt und ihn während der ganzen Zeit fast zu Tode gemartert hätte. Ich erinnere mich unserer täglichen Gespräche während dieser zwei Monate lieber als ihrer Folge, nämlich Strawinskys plötzlichem Entschluss, Amerika einen Besuch abzustatten. Denn das war ein ganz neuer Markt für ihn. Während der Berliner Monate schockierte mich Strawinsky sehr oft damit, dass er idealistische Gespräche über Musik in kommerzielle Bahnen lenkte. Ich hatte immer geglaubt, dass große Komponisten und insbesondere Strawinsky niemals über so korrumpierende Dinge wie Geld sprechen. Strawinsky tat es immer und mit großem Behagen. Als ich einmal von Picasso sprach, mit dem er damals eng befreundet war, seufzte er: »Ach ja, Picasso, welch glücklicher Mann. Picasso braucht nur 1000-Franc-Noten mit nichts als Feder und Tinte auf gewöhnliches Papier zu zeichnen und zu signieren. Dann kann er sie als gesetzliches Zahlungsmittel in den Verkehr bringen.« Wie auch immer, kurz vor seiner Abreise bot Strawinsky mir noch an, einen Klavierabend in Paris für mich zu arrangieren, falls ich Lust dazu hätte. Er sagte: »Sie spielen meine Musik genau, wie ich sie mir vorstelle. Ich wünschte wirklich, Sie könnten sich entschließen, nach Paris zu kommen.« Dann aber der Abend der Uraufführung meiner ersten Symphonie. Das Erste, was mir an diesem Abend aller Abende auffällt, ist das unerwartet gut gekleidete Publikum. In den vergangenen Monaten hatte ich in Berlin allzu viele ausgefranste Manschetten und viele hungrige Gesichter gesehen. In diesem Augenblick geht ein Mann, den wir beide als den wichtigsten Berliner Musikkritiker erkennen, den rechten Gang hinunter zu den Orchestersesseln. »Er hat seine Frau mitgebracht«, flüstert mein Bekannter. »Das ist immer schlecht. Kritiker. Berliner Kritiker lieben neue Kompositionen nicht. Schon gar nicht die, die sie sich mit ihren Frauen anhören. Nun begann meine erste Symphonie. Obwohl die Musiker sie herrlich spielten, viel besser als bei der zweiten Probe, klang sie mir lang nicht mehr so gut. Ich erkannte plötzlich ungeheure Mängel im Aufbau, der dürftiger war, als ich je bemerkt hatte. Ich las die Besprechungen. Sofort war ich verwirrt und unglücklich. Der Hauptunwillen der Kritik galt anscheinend vor allem zwei Dingen. A. Meine Symphonie passe sich nicht dem anerkannten Muster an. Es fehlten ihr viele der uralten Konstruktionsformen, unter anderem der genügende Gebrauch kontrapunktischen Spiels und so fort. B. Sie wende den gerade gängigen deutschen Snobismus, die Atonalität oder Zwölftonreihe nicht an. Damals machte ich eine grundsätzliche Entdeckung, die sich in all den Jahren seither immer wieder bewahrheitet hat. Allzu oft beurteilen Musikkritiker ein Werk nicht nach dem, was es ist, sondern nach dem, was es nicht ist. Es ist durchaus möglich, dass es meiner ersten Symphonie an einer gewissen Originalität, an handwerklichem Können, vielleicht sogar an Kontrapunkt fehlte. Aber jeder ernsthafte Kritiker muss wissen, dass man in einer Jugendsymphonie nicht nach dem handwerklichen Können sucht. Im Gegenteil, man sucht darin nach irgendwelcher jugendlichen Frische. Beethoven schrieb seine erste Symphonie zuerst und seine letzte zuletzt. Genau wie man es machen muss. Und meine Schwierigkeit war nun die, dass die Berliner Kritiker mehr oder weniger der Ansicht zu sein schienen, dass ich meine letzte Symphonie zuerst hätte schreiben sollen. So entdeckte ich in jenen frühen Tagen in Europa, dass ich ein sehr flüchtiges und vergängliches Produkt fabrizierte. Was New York oder London vielleicht bezauberte, konnte in Berlin leicht zu einer Explosion führen und in Paris zu nichts vergehen. Alle großen europäischen Städte besaßen Kritiker, die fest an etwas glaubten, was sie völlig von ihrem Nachbarn unterschied. Deshalb würde meine Musik nun jedes Mal, wenn ich eine Grenze überschritt, ihren Wert ändern wie mein Geld. Aber ich ging nicht zurück. Ich vermochte es nicht. Im Jahre 1922 wusste Amerika noch nicht einmal, ob es Le Sacre du Printemps überhaupt als Musik anerkennen könne. Wenn einer wie der ausgezeichnete George Gershwin jener Zeit seine Vorstellungen auf ehrliche Art und Weise im Rahmen der Grenzen des französischen Impressionismus auszudrücken vermochte, schön und gut. Aber für dich, George Anteil, mein Junge, war das nichts. Als ich eines Tages im Dezember 1922 in meine Berliner Wohnung zurückkehrte, erwartete mich ein Brief aus Paris. Er war von Strawinsky. Er wünschte, dass ich nach Paris käme, wo er alles für den mir versprochenen Klavierabend vorbereitet habe. Ich ging zur Post und telegrafierte, ich würde kommen. Dann suchte ich ein Café in der Nähe meiner Wohnung auf. Bald darauf traten ein Mädchen und zwei Männer in dieses Café und nahmen am Nebentisch Platz. Das Mädchen war dunkel, hatte starke Wangenknochen, war sonst jedoch von zarter, sensibler Schönheit. Am nächsten Nachmittag besuchte ich wie eine besessene Seele eine expressionistische Kunstgalerie, die den Namen Der Sturm führte. Hier hatte ich hin und wieder bei einer jungen Angestellten, einem Fräulein Eva Weinwurstel, das eine oder andere Bild gekauft. Sie sagte, sie kenne das Mädchen aus dem Café. Sie heiße Boski Markus. Ich schlug ein Komplott vor, wonach Eva ein Treffen zwischen uns arrangieren sollte. »Ich will's versuchen«, seufzte sie. Eva war ein nettes Mädchen und sehr reizvoll, aber nicht mein Typ. Okay, also Strawinsky hatte nun mein Konzert in Paris für einen Tag in der Weihnachtswoche festgelegt. Er erwartete mich am 23. Dezember oder früher. Am 23. Dezember, ein paar Stunden vor der Abfahrt des Zuges nach Paris, rief aber auch Eva Weinwurstel an. Sie sagte, dass es ihr nach langer Mühe endlich gelungen sei, für diesen Abend eine Verabredung mit Boski Markus zu treffen. Ich holte die beiden in der Galerie Der Sturm ab und führte sie in das beste Restaurant von Berlin. Eva ging kurz hinaus, um zu telefonieren. Ich wandte mich rasch an Bosky und sagte, Sie haben an der Universität jetzt eine Woche Ferien. Wir wollen Sie in Paris verbringen. Gut, sagte Bosky. Aber nicht in Paris, ich bin Ungarin und die Franzosen geben mir kein Visum. Ich war wie vom Donner gerührt. Bosky Markus hatte gesagt, gut. Das war die Hauptsache. Sollte Strawinski warten. Bei der Rückkehr in meine Berliner Wohnung fand ich 5 Telegramme von Strawinski. Sie lauteten: Warum keine Antwort? Stopp. Erwarte Sie unverzüglich Paris. Stopp. Strawinski. Muss sofort wissen, ob Sie kommen. Stopp. Strawinski. Ich und Ensemble verstehen nicht, warum Sie nicht Paris eingetroffen. Stopp. Strawinski. Was ist geschehen? Stopp. Überaus besorgt. Stopp. Strawinski. Rufen Sie mich heute Abend bei Pleyel an. Stopp. Strawinski. Anfang 1923 spielte ich dann zum zweiten Mal in Budapest. Einige Wochen zuvor hatte ich bereits in einem Konzert der Budapester Philharmonie gespielt und es war zu lärmenden Szenen im Publikum gekommen. Deshalb trat ich in der Pause an die Rampe des Podiums, verbeugte mich und sagte deutlich, Türschließer, machen Sie bitte die Türen zu und schließen Sie ab. Als das geschehen war, griff ich nach bewährter amerikanischer Gangsterweise unter meine linke Achsel und holte die hässliche kleine Pistole hervor. Ohne ein weiteres Wort legte ich sie auf meinen Steinway und begann mit dem Konzert. Jeder Ton war zu hören. Als ich ein paar Wochen später in München ankam, war die örtliche Konzertagentur, die das Konzert vorbereitet hatte, sehr beunruhigt. Man führte mich in das Büro der Agentur und holte einen anonymen Brief aus dem Panzerschrank. Er lautete: Wenn der amerikanische Pianist versucht, im Münchner Konzerthaus französische Werke zu spielen, wird wird der Saal bombardiert. Ich wollte wissen, wer den Brief geschrieben haben könnte. Eine Bande von hiesigen Strolchen, die als nationalsozialistische Partei bekannt ist und von einem österreichischen Verrückten Adolf Hitler geführt wird. Diese Hitlerleute waren wirklich eine Bande kleiner, stinkender Strolche. Nur eine Horde verbohrter Dämlachs konnte versuchen, so etwas zu tun. Ich war so wütend, dass ich sagte, ich wolle spielen. Doch vor Beginn des Konzerts trank ich eine halbe Flasche Rotwein. Ein noch nie dagewesenes Ereignis, das zur Folge hatte, dass ich plötzlich in der Anfangsnummer der Bach-Fuge in E-Moll wach wurde. Vielleicht die seltsamste Zeit und der merkwürdigste Ort zum Aufwachen ist die Mitte der Bach-Fuge in E-Moll im Münchner Konzerthaus vor einem Publikum, in dem jeder Zehnte ein uniformierter deutscher Polizist war. Diese Konzerte wurden mir immer unangenehmer. Ich erinnere mich ihrer nur noch wegen gewisser schwieriger Läufe, in denen ich hörbare Fehler machte. In Hannover zum Beispiel wurde mein Arm bei einem Oktavlauf im letzten Takt müde. In Wien war es eine Kadenz, die keineswegs so perlte, wie ich es wünschte. In Linz hätte ein plötzliches Versagen des Gedächtnisses beinahe eine Beethoven-Sonate umgeworfen. Ich hatte den zweiten Schluss der Exposition vergessen und musste deshalb die ganze Exposition dreimal spielen. Darüber regte sich der örtliche Kritiker endlos auf. Für jene, die das Leben des Konzertpianisten idealisieren, wird das gewiss ein schwerer Schlag sein. Doch ich erzähle nur, was ich wirklich erlebt habe. Denn wenn man es genau nimmt, heißt Konzerte geben vor allem in Zügen fahren. Bochum, Duisburg, Aachen. Sie alle langweilten mich genauso wie ein Wasserturm, die Rückseite einer Fabrik oder ein Arbeiterwohnviertel einen Reisenden in den Vereinigten Staaten langweilen. Düsseldorf? Eine Bogenlampe, unter der ich ein belegtes Brot kaufte. Mannheim? Ein Ort, in dem der Speisewagen abgehängt wird. Ungefähr zu dieser Zeit schrieb ich für mich eine Sonate mit dem Titel »Tod der Maschinen«. Ungeheure Mengen toter und sterbender Maschinen eines entsetzlichen Zukunftskrieges lagen zerstört, umgeworfen, zu Fetzen zersprengt auf dem Schlachtfeld eines sintfluthaften Untergangs. Während dieser Zeit besuchte mich der junge Stuckenschmidt häufig, hörte sich meine neuen Werke an und stimmte ihnen begeistert zu. Stuckenschmidt weinte fast über den Tod der Maschinen, die sein Lieblingsstück war. Boski und ich beschlossen also, nach Paris zu gehen. Wir kamen am 13. Juni 1923 dort an. Das war eine Stadt, flott und strahlend wie ein Ozeandampfer. Es war kein Zufall, dass wir gerade am 13. Juni ankamen. Es war der Abend der Uraufführung von Strawinskys Hochzeit. Es stellte sich heraus, dass es ein großes, hetzendes Schlagzeugstück aus Strawinskys bester der frühen Periode war. Es war viel Klavier dabei, Chor und eine Menge schöner mechanischer Geräusche. Ich nahm die Hochzeit auf der Stelle als Strawinskys letzte Offenbarung hin, weil ich nicht wusste, dass er die musikalische Skizze dazu bereits 1914 komponiert hatte. Dann suchten wir eine Wohnung. Schließlich entdeckten wir einen Raum über einer Buchhandlung, die Sylvia Beach besaß. Sie befand sich im Quartier Latin auf der Rue de l'Odéon 12. Das Zimmer besaß zwar eine kleine Nische zum Kochen, aber Sylvia meinte, ein Klavier könne sie uns nicht erlauben. Sylvia Beach, ehemalige Fahrerin eines amerikanischen Krankenwagens und jetzige Verlegerin von James Joyce Ulysses, als Hauswirtin zu bekommen, war so verlockend, dass ich mich sofort bereit erklärte, auf alles andere zu verzichten. Wir nahmen also das Zimmer. Hier sollte ich mein Quintett, meine zwei Violinsonaten für Olga Rudge, mein Ballet Mécanique, mein erstes Streichquartett, meine zweite Symphonie und eine ganze Reihe kleinerer Stücke komponieren. Wir richteten die Wohnung in einem Stil ein, den wir höchst geschmackvoll fanden. Lichtblaue Wände, Möbel aus weißer Kiefer, ungebeizt, und glatte Türen mit Aluminiumbronze gestrichen, dass sie wie Metall aussahen. In Paris begegnete ich auch zum ersten Mal Erik Satie und einem feinen, rotbärtigen, mephistophelischen Herrn, der, wie ich bald erfuhr, Ezra Pound war. Margaret Anderson hatte ihm schon eine Menge über mich weisgemacht. Ich sei ein Genie, und Ezra war einigermaßen ärgerlich darüber. Denn, wie alle Welt weiß, hielt sich Ezra damals für den bedeutendsten Entdecker von Genies auf Erden. Er bat mich, etwas von meiner Musik einzupacken und mit ihm zu einem seiner Freunde zu gehen, der ein Klavier besaß. Das tat ich, begleitete ihn und spielte stundenlang. Ezra schien das alles sehr zu gefallen. Sylvia Beach, die wie Eva Weinwurstel immer alles als Erste erfuhr, berichtete mir wenig später, Ezra habe vor, ein Buch über mich zu schreiben. Das versetzte mich in Furcht. 2 Monate später sollte Ezra mir die Korrekturabzüge bringen mit großen schwarzen Lettern auf dem Titelblatt. Anteil und die Harmonielehre. Es mag sehr unfair erscheinen, dass ich heute, da der Dichter Ezra Pound in Ungnade gefallen ist, kritisch über ihn schreibe, aber ich kann nur betonen, dass ich diese Seiten nicht anders angefasst hätte, wenn Ezra stattdessen zum internationalen Helden geworden wäre. Denn vom Tag unserer ersten Begegnung an hatte Ezra nie die leiseste Ahnung von dem, was ich in der Musik wirklich beabsichtigte. Ezras überschwängliches Buch, in einer Sprache, die darauf abzielte, jeden vor den Kopf zu stoßen, nutzte mir ganz und gar nichts. Im Gegenteil, es erzeugte heftigsten Abscheu bei vielen damaligen Kritikern, wenn der Name Anteil auch nur genannt wurde. Zudem verzögerte Ezra die Beendigung meines Quintetts, weil er ganz eilig mehrere Violinsonaten brauchte. Nicht etwa eine, sondern gleich mehrere. Sein Gedanke dabei war, wie er sagte, der, für mich und eine seiner Bekannten, die Konzertgeigerin Olga Rudge, ein Konzert zu organisieren. Er würde dafür sorgen, dass das gesamte wichtige Paris bei diesem Konzert anwesend sei. Ich ging nach Haus und begann mit Violinsonate Nummer 1. Ezra erschien bald wieder bei uns und freute sich, als er sah, dass die Sonate so wahrnehmbar gewachsen war. Er machte mich jedoch nachdrücklich darauf aufmerksam, dass 2 Sonaten gebraucht würden und dass bis zu dem Konzert nur noch 4 Monate Zeit blieben. Als er sich verabschiedet hatte, zerbrach ich plötzlich. 2 Violinsonaten. Eines Tages rief mich Margaret Anderson an, die Herausgeberin der berühmten Little Review. Diese Zeitschrift hatte neben anderen bedeutenden Vorabdrucken auch James Joyces Ulysses zuerst veröffentlicht. Margaret Anderson war also ganz offensichtlich eine junge Frau mit Gehirn. Das war umso bemerkenswerter, wenn man sich vorstellte, welch ein junges und schönes Geschöpf sie war. Sie hätte ohne weiteres bei den Ziegfeld Follies einspringen können. Sie fragte, ob ich nicht Lust hätte, bei der Eröffnung der Ballet Suédois zu spielen. Margaret sagte, fang an zu üben und sorg dafür, dass du deine radikalsten Sachen im Programm hast. Als ich anfing, merkte ich, wie ein stählernes Schweigen über das Publikum kroch. In der Mitte der 2. Sonate bemerkte ich, wie plötzlich eine kleine scharfe Welle durch das Publikum lief. Thank you. der Sturm los. Irgendeine Reihe begann zu pfeifen. Ein Mann neben ihm versetzte ihm eine Ohrfeige. Ein Musiker sprang auf und schrie ärgerlich: Ruhe, Ruhe! Jetzt standen wir am Rande des Skandals. Ich spürte die Pistole unter dem linken Arm und spielte weiter. Ich hatte Skandale in Deutschland erlebt, aber dies hier versprach wirklich etwas Ordentliches zu werden. Die Franzosen sind eine andere, leidenschaftliche Rasse, Abkömmlinge jenes Mobs, der den Karren zur Guillotine folgte. Die Katastrophe blies mir ihren Atem in den Nacken, doch die Katastrophe und ich waren bei Konzerten alte Freunde. Dies war Heimat für mich. Und als mir das klar wurde, war ich plötzlich ruhig. Schließlich konnte ich mir immer noch den Weg hinaus frei schießen. Da brach das Tollhaus wirklich los. Die Leute ohrfeigten und stießen einander freigebig. Niemand blieb sitzen. Eine Menschenwelle schien sich über die andere zu stürzen. Die Menschen kämpften auf den Gängen, schrien, klatschten, heulten. Pandemonium. Ich beendete die Mechanisms ruhig wie ein Kohlkopf. Einige Tage später teilte ich der Presse mit, dass ich an einem neuen Stück arbeitete, das Ballet Mécanique heißen sollte. Ich erklärte weiter, dass ich einen Film zu dieser Musik suche. Murphy sagte, er wolle den Film drehen, vorausgesetzt, dass der französische Maler Fernand Léger bereit sei, mitzuarbeiten. Ich nannte mein Musikstück Ballet Mécanique, aber ich erinnere mich des Grundes wirklich nicht mehr. Die Wörter Ballet, Mechanik waren eben brutal, modern, nüchtern und symbolisch für die seelische Erschöpfung, für die hyperathletische, unsentimentale Periode, die den langen Waffenstillstand einleitete. Wie ich es betrachtete, war mein Ballet Mechanik richtig gespielt, stromlinienförmig, glitzernd, kalt und häufig ebenso von musikalischem Schweigen erfüllt wie der interplanetarische Raum und ebenso häufig heiß wie ein elektrischer Glühofen. Die Uraufführung der kompletten Partitur fand im Hause einer reichen Amerikanerin statt. Sie stellte uns ihr Haus zur Verfügung, wir lieferten die für das soziale Ansehen in Paris so wichtige künstlerische Avantgarde. Nach meiner Erinnerung war das große Haus nicht nur mit weiß behandschuhten Dienern, mit Gästen, Speisen und herrlichem Champagner gefüllt, sondern zudem noch mit Konzertflügeln. Die Flügel hingen buchstäblich an der Decke. Das Ballet Mécanique ist nämlich für 8 Klaviere instrumentiert, von den Xylophonen, dem Schlagzeug und allem Übrigen ganz zu schweigen. Natürlich blieb bei einem solchen Orchester kaum noch Raum für die Gäste. Das war ein Versehen unsererseits. Die 8 Flügel füllten den riesigen Wohnraum völlig aus und ließen nicht einen Daumen breit Platz. Deshalb wurden Xylophon und sonstige Schlaginstrumente im Nebenzimmer und auf der ungeheuren Treppe aufgebaut. Wladimir Goldschmann, der dirigierte, stand auf dem mittelsten Flügel. Und nun stellen Sie sich in diesem absolut überfüllten Haus noch 200 Gäste vor. In jedem Loch und Eckchen zwischen den Flügeln stand ein Gast. Ich glaube, mehrere hingen sogar an den Kronleuchtern. Darunter aller Wahrscheinlichkeit auch die Herzogin von Clermont-Tonnerre. Sie war ja eine solche Kunstschwärmerin. Ach so, und dazu kommt noch, dass es Sommer und ultra heiß war. Beim ersten Akkord des Ballet Mécanique flog beinahe das Dach vom Haus. Musik. Bei der gigantischen Erschütterung fiel eine Anzahl von Personen um. Die übrigen Gäste wandten sich wie lebendige Sardinen in einer Büchse. Die Klaviere unter, über oder neben ihren Ohren dröhnten mächtig und in einer fremdartigen Synchronisierung. Habe, lag unsere Wohnung unmittelbar über Sylvia Beachs berühmtem Buchladen Shakespeare & Company, dem eigentlichen Mittelpunkt der schönen Literatur in englischer Sprache auf dem Kontinent. Die großen Schriftsteller jener Zeit, französischer wie englischer Sprache, gewöhnten sich daran, bei uns hereinzuschauen, und ich darf der Wahrheit gemäß versichern, dass mindestens an einem Nachmittag James Joyce, T.S. Eliot, Ford Madox Ford, Ernest Hemingway, Wyndham Lewis und Ezra Pound gleichzeitig bei uns Tee tranken. James Joyce liebte Musik. Und das ist wahrscheinlich der einzige Grund, weshalb wir beide gute Freunde wurden. Seine ungeheure Größe als Schriftsteller zu verstehen, war ich damals bestimmt nicht imstande. Meine Freundschaft mit Joyce begann kurz nach dem Konzertskandal bei dem Ballet Suédois. Während dieser Veranstaltung hatte Joyce in der Loge neben Erik Satie gesessen. Sylvia Beach machte uns eines Tages in ihrer Buchhandlung miteinander bekannt. Und Joyce kam mit hinauf, um eine Tasse Tee zu trinken und sich meine Kompositionen anzusehen. Zufällig liebten wir beide Purcell sehr. Doch in Paris, das seinen eigenen Rameau besaß, Purcell zu hören, war schwierig. Es gab da jedoch eine reiche französische Dame, die ein großes Haus im Zentrum von Paris besaß und deren besonderes Sonntagsvergnügen es war, Vorstellungen von frühen französischen, italienischen und sogar englischen Opern zu geben. Da sie ungewöhnlich französisch und also von der alten Schule war, bedeutete der plötzlich aufleuchtende Name James Joyce nichts für sie und sie ließ sich nicht überreden, ihm eine Einladung zu schicken. Darauf setzte Joyce unverzüglich alle geistigen Energien ein, Mittel und Wege zum Einlass zu finden. Wenn viele Leute kamen, war es nicht schwer, sich einzuschleichen. Häufig schrieb Joyce dazu ein ganzes Drehbuch, was er sagen würde, was ich antworten müsse und so weiter. Doch die französische Dame hegte bald Verdacht gegen uns. Bei unserem dritten Erscheinen zu einer Aufführung von King Arthur trieb sie uns in die Ecke und ließ uns hinauswerfen. Ich bin noch nie aus einem besseren Haus und in besserer Gesellschaft hinausgeworfen worden. Joyce war jedenfalls freundlich genug, starkes Interesse an meinen Kompositionen zu nehmen und in französischen Zeitschriften mehrere Artikel über meine Musik zu schreiben, die auf weniger voreingenommene Franzosen großen Eindruck machten. Außerdem bot er mir an, ein Opernlibretto für mich zu entwerfen. Über dieses Libretto sprachen wir oft und dazu wurden Bosky und ich häufig in seine Wohnung eingeladen. Das Jahr 1926 begann überaus verheißungsvoll mit einer Aufführung meines ersten Streichquartetts in Nathalie Barnets berühmtem Salon auf der Rue Vavin-Wert. Im Jahr 1926 war die Aufführung in einem Pariser Salon ein sehr interessantes Ereignis, das gewöhnlich in einem antiken Zimmer mit kostbaren antiken Möbeln und noch antikeren französischen Millionären und Inhabern antiker Titel stattfand. Ich frage mich oft, was sie sich wohl gedacht haben mögen, denn dieses kleine Quartett war alles andere als ein sanftes Stück. Vielleicht wäre ich danach für immer in Paris geblieben, wenn nicht eine Panne passiert wäre. Eines Tages im Frühherbst 1926 bekam ich eine Lungenentzündung. Und in den folgenden Wochen dieser schrecklichen Krankheit wäre ich beinahe gestorben. Eines Tages also war Wladimir Goldschmann erschienen und hatte sich auf mein Bett gesetzt. Warum schreibst du kein Klavierkonzert? Du bist doch ein so guter Pianist, George. Also, ich begann tatsächlich mit der Arbeit und jedenfalls als mein Klavierkonzert wuchs, wurde es immer neoklassizistischer, sowohl im Stil wie im Prinzip. Ich werde nicht versuchen, das zu erklären, sondern möchte nur sagen, dass es in seiner Art eine ganz gute Arbeit war und dass ich den Eindruck hatte, hier sei endlich mein typisch pariserisches Werk, die Zusammenfassung von 3,5 stürmischen Jahren der Kunst in Paris. Doch diese Komposition beweist, wenigstens mir selber, dass ich unter gewissen Umständen der größte Idiot auf Erden sein kann. Dazwischen hatte ich aber noch das Angebot von einem gewissen Donald Friede erhalten. Er bot mir ein ausgezeichnetes Honorar für die einmalige Aufführung meines Ballet Mécanique in der Carnegie Hall. Eigentlich war nichts dagegen zu sagen, dass Donald Friede mein erstes Konzert in New York organisierte, abgesehen vielleicht davon, dass er Buchverleger war. Die vorgefasste Meinung der anderen Kritiker wurde durch unsere Reklame nur noch ungünstiger beeinflusst. Diese war außerordentlich, um es gelinde zu sagen. Außerdem blieb dem Ballet Mécanique auch eine angemessene Aufführung versagt. Das war bestimmt meine Schuld, wie übrigens die meisten Mängel dieser scheußlichen Aufführung. Schließlich war es meine Musik und ich hätte der nicht allzu logischen Idee des Klavierfabrikanten gegenüber, je mehr Konzertflügel, desto größer der Spaß, festbleiben müssen. Was ich am tiefsten bedauere, ist das ultrasensationelle Element des sichtbaren Propellers. In der Partitur meines Ballet Mechanique werden Sie das Geräusch eines Flugzeugpropellers angegeben finden, und zwar gegen Ende. Diese Besonderheit meiner Partitur flößte unserem genieerfüllten Reklameagenten einen überaus sensationellen Gedanken ein. Weil sich das Konzert jetzt zu einer höchst visuellen Sache entwickelte, entschlossen sie sich, einen richtigen Propeller auf die Bühne zu stellen. Ein richtiger Propeller kann natürlich in einem Konzertsaal nicht rasch genug gedreht werden, um überhaupt ein nennenswertes Geräusch hervorzubringen. Dieser Nachteil wurde dadurch ausgeglichen, dass man hinter dem Propeller eine entsprechende Geräuschmaschine aufstellte. Ein anderes schwer belastendes Element an diesem Abend war der ungeheure, sensationelle Vorhang, der an der Hinterwand der Carnegie Hall hing. Dieser gigantische, ziemlich geschmacklose Vorhang erstellte ein jazztolles Amerika aus dem Jahre 1927 dar, brachte auf einen Schlag zwei Dinge fertig. Er schickte mich pleite nach Europa zurück und verlieh der ganzen Veranstaltung den Anschein völliger Charlatanerie. Natürlich lautete der Tenor der Kritiken in den Zeitungen des nächsten Tages, die alle auf der ersten Seite standen, etwa folgendermaßen: Selbst 40 Millionen Franzosen können sich einmal täuschen. Übrigens war mein Ballet Mécanique nicht das einzige an diesem Abend gebotene Stück. Es wurden noch drei weitere Werke von mir aufgeführt, deren bedeutendstes eine neue Jazz-Symphonietta war, ein Stück, das ich eigens für dieses Konzert geschrieben hatte und das von einem großen Negerorchester gespielt wurde. Unter den Musikern befanden sich viele, die später zu großer Bedeutung in der Welt der populären Musik gelangen sollten. Aaron Copland, der einen der Flügel im Ballet Mécanique spielte, sagte mir gleich nach dem Konzert, wie sehr ihm die Symphonietta gefallen habe. Doch die Kritiker beachteten sie kaum. Einige sagten, sie sei ein Überbleibsel des Negerjazz, nur nicht so gut. Dennoch ist es in gewisser Hinsicht ein historisches Werk. Bestimmt war es ziemlich der erste echte Versuch, eine unserer schwierigsten nationalen Medien mit der Kunstmusik zu einer Synthese zu bringen. Kürzlich habe ich mir die Partitur wieder einmal angesehen und festgestellt, dass sie keineswegs schlecht oder auch nur zeitgebunden ist. Wieder zurück in Paris stellte ich fest, dass die Uraufführung meines Klavierkonzerts nur höflich aufgenommen worden war. Paris kreidete mir das an, was das Klavierkonzert anzudeuten schien. Ich war ein bloßer Imitator des jüngsten und elegantesten Pariserischen geworden, des dekadentesten, nämlich des allerneuesten Neoklassizismus von Strawinsky. Nach dem Konzert in den Champs-Élysées mit den Sonaten und dem Ballet Mécanique und der zweiten Symphonie auf einen Stil umzuschalten, der offensichtlich nichts anderes als die Nachahmung eines Älteren war, und dies alles, nachdem mich Paris als einen jungen Wegebahner anerkannt hatte, war in den Augen von Paris unverzeihlich. Und das ließ Paris mich spüren. Amerika, meine Heimat, war hinter mir in die Luft geflogen, während Paris, meine teure Adoptivheimat, überall um mich her explodierte. Aber in Deutschland hatte ich noch manche Bewunderer. Dort hatte ich meine Saat ausgeworfen. Die Toleranz in den Künsten verschob sich plötzlich von Paris nach Deutschland. Hier und nicht in Paris lagen die neuen Märkte für Picasso, Braque, Stravinsky, Millau, Gide, Cocteau. Alles, was im alten Paris neu und erstaunlich gewesen war, wanderte nun nach Deutschland. Die Pariser Musiker machten sich eilig an die Arbeit, Opern zu schreiben, weil in Deutschland Nachfrage danach bestand. Dort gab es 85 Opernhäuser, in Paris nur 2. Auch ich begann, eine Oper zu schreiben, in der Hoffnung, dass sie in Deutschland aufgeführt werde. Ich schrieb Stuckenschmidt von meinen jüngsten Abenteuern. Bald darauf schickte er mir eine Reihe Ausschnitte von Artikeln, die er in seiner großen Berliner Zeitung über den Entwurf meiner geplanten Oper Transatlantic veröffentlicht hatte. Eines Tages, nur wenige Monate später, kehrte ich dann von einem Spaziergang zurück, öffnete die Tür meiner Wohnung und sah, dass sich ein häufig abgebildeter Bursche über das riesige Manuskript auf meinem Arbeitstisch beugte. Ich wurde blass, als ich mich erinnerte, dass dort nicht nur mein Manuskript, sondern auch ein Klavierauszug von Johnny spielt auflag. Der Mann, der sich über meine Oper beugte, war unleugbar der Komponist von Johnny spielt auf, Ernst Krenek, höchstpersönlich. Ich hatte zu viele Fotos von ihm gesehen, um ihn verkennen zu können. Außerdem waren wir uns flüchtig in Donaueschingen begegnet. Krenek saß mindestens 4 Tage bei mir, ging jede Seite meiner fast beendeten Oper bis ins Einzelne mit mir durch, gab mir überaus wertvolle Anregungen und machte Verbesserungsvorschläge, von denen ich die meisten unverzüglich annahm. Einen Monat später, Ende Dezember 1927, war meine Oper nahezu fertig. Abermals klopfte ein Mann an meine Tür, diesmal mit einem Brief von Krenek. Obwohl mir sein Name inzwischen so gut bekannt war, dass es dieser Formalität nicht bedurft hätte. Es war der berühmte Dr. Hans Heinzheimer, Direktor der Theaterabteilung der Universaledition Wien. Und der Heinrich, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McGee, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ich glaube, dass Heinzheimer einen bedeutenden Platz in der Musikentwicklung zwischen den Kriegen einnimmt. Ihm verdankte Deutschland weit mehr von seiner neuen glänzenden Renaissance als jedem anderen Organisator in Mitteleuropa. Diese neue Opernrenaissance brachte wahre Meisterwerke hervor, wie Wozzeck, Schwanda und natürlich den Sensationserfolg von Weils Drei-Groschen-Oper. Deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet, Mäcki, welches war sein Preis. Mein Freund Stuckenschmidt war jetzt der aufsteigende junge Kritiker von Deutschland und vielleicht einer der bedeutendsten. Er hatte Transatlantic schon früher gehört. Ich hatte sie ihm in seiner Wohnung vorgespielt und das Klavier dabei zerschlagen, und die Musik hatte ihm gefallen. Der Regisseur Dr. Graf war nun auch ganz entzückt davon. Ebenso, wie ich hörte, der Musikdirektor des Frankfurter Opernhauses, Wilhelm Steinberg. Mindestens eins war also gewiss, dass die Aufführung erstklassig sein würde. Doch Hitlers Manifest vom Sommer 1930 zerstörte alle Aussichten meiner Oper. Nach dem Juli-August 1930 hätte kein Intendant die Aufführung des Werkes einer politisch so gefährlichen Persönlichkeit, wie es ein Amerikaner war, für deutsches Geld erlaubt. Und so ging alles das, was ich während der letzten Jahre so eifrig aufgebaut hatte, plötzlich in Rauch auf. Weiter zaudernd bastelte ich inzwischen an allerlei anderen Dingen. Ein Bilderroman von Max Ernst, La Femme de Saint-Tête, lag besonders häufig auf meinem Nachttisch. Also schrieb ich 100 kurze Klavierpräludien, um das Buch zu illustrieren. Aus diesen Präludien stellte die Ausdruckstänzerin Martha Graham später ihren Dance in Four Parts zusammen. Ein surrealistisch-psychoanalytisches Ballett. Vermutlich das erste mit dieser Tendenz. Die letzten Wochen in Europa waren schwindelerregend. Als Hitler Anfang 1933 an die Macht kam, reiste ich nach Paris. Das Café du Dôme war voll von geflüchteten deutschen Künstlern. Ich traf viele, die ich kannte, und viele, von denen ich bisher nur gehört hatte. Im Herbst 1933 liehen wir uns dann das Geld für die Rückfahrt und bezogen eine Wohnung in der 51. Straße in New York. In dieser Zeit verdiente ich mir einen Groschen nebenbei, indem ich für Ben Hecht und Charlie MacArthur Filmmusiken komponierte. Der erste Auftrag, den ich von ihnen erhielt, ging um die Musik für einen Film, den später ein Kinobesitzer in Boston als den schlechtesten Film der Welt ankündigte. Wahrscheinlich stimmte das sogar. Doch die Dreharbeiten an dem Film machten viel Spaß. Es dauerte aber nicht lange, bis wir einsahen, dass wir nicht länger im Filmgeschäft bleiben konnten, ohne alles zu verlieren. Und zuallererst unsere Selbstachtung. Eines Tages hörten wir kurzerhand auf. Wir zogen aus dem großen Haus in ein sehr, sehr kleines, in einem weniger vornehmen Viertel von Hollywood. Ich erklärte den Musikabteilungen, sie sollten von mir aus Sand karren. Doch bevor wir unser palastähnliches Haus aufgaben, kamen plötzlich Ben Hecht und Charlie MacArthur nach Hollywood. Sie riefen mich an und schrien vergnügt ins Telefon, dass Ben hier eine Kammermusikgruppe ins Leben rufen und Ben Hecht Symphonietta nennen wolle. Ich solle ihr Pianist sein. Ben sollte die erste Geige übernehmen und Charlie die Klarinette in B-Dur. Auch andere sollten in die Symphonietta eintreten, darunter Charlie Lederer und Harpo Marx. Das Orchester begann also mit den Proben. Als der nicht eingeladene Groucho Marx plötzlich die Tür öffnete und schrie, »Ruhe bitte!« Wir kümmerten uns nicht darum. Vorher hatten wir überlegt, ob wir Groucho Marx auch in unsere Gruppe aufnehmen sollten, hatten jedoch darauf verzichtet, da er als einziges Instrument Mandoline spielte, die wir für vulgär und unserer Kammermusik unwürdig betrachteten. Eine Minute später hörten wir Klänge, die das Dach vom Gebäude abzuheben schienen. Es war die Tannhäuser-Ouvertüre von einem ganzen, wirklichen Symphonieorchester gespielt. Abermals vom Donner gerührt, schlichen wir uns alle die Treppe hinunter, um nachzusehen. Und da dirigierte Groucho Marx mit ausholenden, fledermaushaften Gebärden das Los Angeles Symphony Orchestra. Mindestens 100 Mann waren in das Wohnzimmer gequetscht worden. Also nahmen wir auch Groucho Marx auf. Später kamen noch andere hinzu. Unter ihnen Ernst Lubitsch, der Regisseur. Während dieser Blüte der Ben-Hecht-Symphonietta traf ich einmal an einer Straßenecke in Hollywood einen alten Freund, den Komponisten Adolf Weiss, einen der besten Fagottisten der Welt. Ich sprach ihn an. Sag mal, Adolf, hast du schon mal was von der Ben-Hecht-Symphonietta gehört? Adolf verneinte. Hättest du Lust, heute Abend mit mir zusammen zu Ben-Hecht hinaufzugehen? Es wird dir Spaß machen. Und bring dein Fagott mit. Er kam also am Abend mit seinem Fagott in das Haus von Ben-Hecht und baute seine Notenständer im Proberaum auf. Ehe wir die Stimmen verteilten, leider nur von einem Straußwalzer, den wir nach 4 Monaten immer noch nicht konnten, machte ich Adolf Weiss mit allen bekannt. Er kannte niemanden und behielt seine Einstellung bei, die zu sagen schien, naja, ich habe schon manches verrückte Orchester gesehen. Trotzdem war er ein bisschen verblüfft, als ich ihm die Posaunenstimme aufs Pult stellte. In unserem bescheidenen Arrangement gab es keine Fagottstimme. Den ganzen Abend saß er nun da und spielte seine wenigen einfachen Noten, die jeder Fagottschüler im ersten Jahr hätte spielen können. Ich werde die Verständnislosigkeit in seinen Augen noch viele Jahre vor mir sehen. Er begriff einfach nicht, was da vor sich ging. Im Jahr 1941 waren auch die letzten unserer finanziellen Abenteuer, die wir uns ausgedacht hatten, um rasch reich zu werden, zu Wasser geworden. Oh ja, ich hatte mir alles richtig ausgedacht. Ich hatte einen guten, sogar einen glänzenden Anfang gehabt. Die Schläge, die ich einstecken musste, hatten mir nicht viel bedeutet. Doch in Wirklichkeit war es ein kleiner, langsamer, erniedrigender Tod. In Wirklichkeit führte ich ein ziemlich dreckiges Leben. Nichts war schlimmer, als hier in Hollywood zu bleiben. Jede Änderung konnte nur zum Besseren führen. Also fuhren wir und mieteten das billigste Haus am Manhattan Beach, California. Jetzt war es fast wie in Paris auf der Rue de l'Odéon Douze. Ich schrieb einige Aufsätze und belästigte alle Zeitschriften mit meinen Artikeln. Es war schwere Arbeit, aber Spaß machte es trotzdem. Anfang 1943 dann war meine 4. Symphonie fertig. Die letzten Noten waren kaum trocken, als ich die Partitur in ein hübsches, sauberes Paket packte, ein paar Worte der Erklärung dazu schrieb und zu Leopold Stokowskis Haus hinauftrug, wo ich es abgab. Dann fuhr ich nach Haus und fing an zu zittern. Wenige Stunden, nachdem ich Stokowski die Partitur gebracht hatte, rief er mich an, mit Begeisterung in der Stimme. Er sagte, er wolle meine neue Symphonie spielen und fragte, wann er mich sprechen könne. Es gibt nun nicht mehr viele Tatsachen in meiner Autobiografie zu erzählen. Stokowski kämpfte mit der Rundfunkgesellschaft NBC, um meine 4. Symphonie in ganz Amerika auszustrahlen. Und am 13. Februar 1944 geschah es. Es war eine herrliche Uraufführung. Thank you. Mein Sohn Peter ist jetzt fast 8. Gestern beim Mittagessen fragte er mich, weshalb ich in letzter Zeit nicht mehr so viel Klavier spiele und dafür so häufig auf der Schreibmaschine hämmere. Ich schreibe die Geschichte meines Lebens, erwiderte ich. Bis heute? Ja, bis heute. Bin ich da auch drin? Nun, du bist doch mein Sohn, nicht wahr? Wie könnte ich dich da auslassen? Ein paar Stunden später kam Peter mit einem Stapel Heftseiten zu mir. Ich habe meine Autobiografie begonnen, meldete er. Bin ich drin? Fragte ich. Du bist doch mein Vater. Also bist du drin. Und was schreibst du über mich? Och, Gutes und Schlechtes. HR2. Unter dem Titel George Antheil, Bad Boy of Music, hörten Sie eine von Matthias Kremin zusammengestellte und musikalisch unterlegte Collage der Autobiografie des amerikanischen Komponisten George Antheil. Es sprach Bodo Primus, Realisation Katja Teubner, Matthias Kremin und Heinz Sommer, Redaktion Heinz Sommer. Dies war eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln.